Inflation und Lohnstückkosten. Der im Oktober 2011 ausgeschiedene Präsident der EZB, Jean-Claude Trichet, erwähnte gern, dass seit Bestehen des Euro die jährliche durchschnittliche Geldentwertung niedriger lag als zu Zeiten der D-Mark. Damit hatte er recht. Er erwähnte allerdings nicht, dass der Euroraum in einem weltweit entspannten Inflationsumfeld auch nicht besser abschnitt als andere Industriestaaten. Die D-Mark dagegen war über viele Jahrzehnte im Verhältnis zu einem recht inflationsgeneigten Umfeld überdurchschnittlich stabil. Aus der Sicht des Inflationsschutzes spricht seit Beginn der Währungsunion zwar nichts gegen den Euro, es spricht aber auch nichts für ihn. Die Preise in Schweden, Dänemark oder der Schweiz waren stabiler als im Euroraum. In Großbritannien waren sie ebenso stabil und in den Vereinigten Staaten war der Preisanstieg geringfügig höher. Die Bewährungsprobe wird kommen, wenn der Preisdruck international wieder zunimmt. Dann kann das wegen der lockeren Geldpolitik sehr starke Wachstum der Geldbasis schnell zu einer wachsenden Geldmenge führen. Gefährdungen für die künftige Stabilität des Euro ergeben sich unter drei Aspekten. Die EZB könnte mit einer Straffung der Geldpolitik zu lange zögern bzw. wenn sie kommt, nicht strikt genug sein, weil sie das schwächelnde Bankensystem, das in den südlichen Peripheriestaaten besonders anfällig ist, schonen will. Hier kann auch das unbewältigte Target-Problem eine Rolle spielen. Die EZB könnte vor einer nachhaltigen Erhöhung des Zinsniveaus zurückscheuen, um die Risiken für die Refinanzierung der Staaten nicht weiter zu erhöhen. Heute ist ja die Staatsschuldenquote im Euroraum weitaus höher als zu Beginn der Währungsunion. Gleichzeitig haben sich die staatlichen Schuldner an extrem niedrige Zinsen gewöhnt. Die EZB könnte dem Druck zu einer noch weiteren monetären Finanzierung der Staatsschulden nachgeben. Damit würde sie den stabilitätsgerechten Umfang der Geldbasis zwingend sprengen. Eine Rückführung der Geldmenge auf ein stabilitätsgerechtes Maß wäre nicht mehr möglich. Bei der korrekten Auslegung des Maastricht-Vertrages und des EZB-Statuts hat Deutschland leider kaum noch Verbündete. Der amerikanische Finanzmanager Kenneth Leach analysiert recht ungerührt, es könne keine europäische Geldpolitik geben, die den Deutschen stabile Preise garantiert und gleichzeitig den allmählichen Abbau der in Spanien oder Italien aufgebauten Kostennachteile ermöglicht. Er sagt durch die Blume, dass die Wiederherstellung des Gleichgewichts im Euroraum mehr Inflation in Deutschland erfordert. Das mag die Ansicht des Mainstreams angelsächsischer Ökonomen sein. Es war aber sicher nicht die Vertragsgrundlage für die Währungsunion. Eine Währungsunion kennt definitorisch keine Wechselkursanpassungen. Unterschiedliche Preisentwicklungen gehen meist Hand in Hand mit unterschiedlichen Lohnentwicklungen und letztere schlagen auch auf die Produktionskosten durch. Diesen Effekt misst man an der Entwicklung der Lohnstückkosten, das sind die Lohnkosten pro Produkteinheit. Sie liefern ein gutes Maß für die Entwicklung der kostenmäßigen Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Nicht jede Lohnerhöhung muss auf die Lohnstückkosten durchschlagen. Wenn die Arbeitsproduktivität stark steigt oder die Auslastung der Produktionskapazitäten zunimmt, können steigende Löhne sogar mit fallenden oder stabilen Lohnstückkosten einhergehen. Das Wettbewerbsdrama der unterschiedlichen Kostenentwicklung im Euroraum zeigt sich bei den Lohnstückkosten noch deutlicher als bei den Verbraucherpreisen. Nehmen wir den Vergleich zwischen Deutschland und Italien. In Deutschland stiegen die Preise von 2000 bis 2010 um 17,3%. In Italien um 24,7%. Also um 7,5 Prozentpunkte mehr. Dieser Unterschied ist fühlbar, scheint aber nicht dramatisch. Die Lohnstückkosten dagegen stiegen in Deutschland in diesen Jahren nur um 6%, in Italien dagegen um 31,4%. Dieser Unterschied von 25,4% in 10 Jahren ist dramatisch und zeigt das Ausmaß des Anpassungsbedarfs der italienischen Wirtschaft, wenn diese wieder wettbewerbsfähig werden will. Einen ähnlich hohen Lohnstückkostenanstieg gab es in Spanien, Irland, Portugal und Griechenland. Noch deutlicher wird die Problematik, wenn man auf die Lohnstückkosten im verarbeitenden Gewerbe abstellt. Denn die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie eines Landes bestimmt ja maßgeblich deren Konkurrenzfähigkeit auf den Weltmärkten. In Deutschland blieben die Lohnstückkosten in der Industrie seit dem Jahre 2000 praktisch stabil. In Finnland sanken sie deutlich. In Österreich, den Niederlanden und Frankreich stiegen sie maßvoll an. Der Anstieg in Griechenland von 64%, in Italien von 37% und in Spanien von 27% war dramatisch. In den EU-Ländern Großbritannien und Schweden sanken die Lohnstückkosten auf Euro-Basis deutlich um rund 20%. In den USA und Japan betrug der Rückgang auf Euro-Basis sogar 35%. Dazu hat die Abwertung der Währungen dieser Länder seit Beginn der Währungsunion einen wesentlichen Beitrag geleistet. Diese natürliche Stellschraube steht den Franzosen, Italienern, Griechen und so weiter nicht mehr zur Verfügung. Trotz der Stabilität der deutschen Lohnstückkosten liegt deren Niveau im internationalen Vergleich an der Spitze. Finnland, Schweden, Österreich und die Niederlande liegen um 10 bis 14 Punkte niedriger, die USA und Japan sogar um 24 bzw. um 27 Punkte. Dagegen hat Frankreich um 13 Punkte höhere Lohnstückkosten als Deutschland, in Italien sind sie um 7 Punkte höher. Die Arbeitskosten in der französischen Industrie liegen auf dem deutschen Niveau und sind damit gemessen an der Produktivität der französischen Industrie, die bei 88% der deutschen Industrie liegt, zu hoch. Überhaupt wird die entscheidende Rolle der Arbeitsproduktivität deutlich. Diese liegt in der Industrie der Niederlande, in Österreich, Finnland, Schweden oder Japan etwa auf deutschem Niveau. Nur in den USA ist sie deutlich höher. Die Produktivität der Industrie in Großbritannien, Italien oder Spanien liegt dagegen um ein Drittel unter dem deutschen Niveau. Die griechische Industrie liegt bei 43% der deutschen Produktivität. In der Summe kann man sagen, die Industrie der Südländer der Eurozone hat im Vergleich zu den Nordländern ein erhebliches Produktivitätsproblem. Dazu passt es nicht, dass sich ihre relative Kostenposition seit Beginn der Währungsunion stark verschlechtert hat. Auch wenn die aktuellen Arbeitskosten der Industrie in Italien nur bei 70% und in Griechenland gar nur bei 37% des deutschen Niveaus liegen, so sind sie gleichwohl im Verhältnis zur Produktivität zu hoch. Auch die britische Industrie hat bekanntlich ein erhebliches Wettbewerbsproblem. Aber Großbritannien entschied sich, der Währungsunion fernzubleiben. So wurde es möglich, dass die Lohnstückkosten der britischen Industrie seit 2000 relativ zu Deutschland um 20% sanken, während sie in Italien relativ zu Deutschland um 35% stiegen. Die Zahlen zeigen: Für die Wettbewerbsprobleme der Südländer gibt es keine linearen Erklärungsmuster und keine Quick-Fixes. Das Kostenproblem wirkt schwer, weil es mit Mängeln in der Produktpalette zusammentrifft. Solange die Kunden in Deutschland, Frankreich und Italien für einen VW Golf höhere Preise zahlen als für einen vergleichbar ausgestatteten Renault, kann ein zu hohes Kostenniveau in Frankreich den Renault-Absatz zwar beschädigen, das Problem wird aber nicht allein durch niedrigere Kosten gelöst.